so wie die Kaiser, König, Herzog, Fürst oder was, also ja, also ein Gärtner. Ja, also jedenfalls ein lieber netter Mensch, aber ich sag mal, der Herr von Schleimscheißer, ich habe ihn schon vor 5 Jahren so bezeichnet. Er ist nicht hingekommen, hat keine Anzeige gemacht. Da waren 350 Leute saßen da und mindestens 15 Verfassungsschutzspitze. Nix. Er macht keine Anzeige. Er weiß auch, warum er keine macht. Denn in dem Prozess würde ich ihm nachweisen, dass er das ist. Eine ganz feige, miese Ratte. So, und genauso diese anderen Bonner Politiker, Verbrecher sind sie alle, um ihre eigenen Taschen zu füllen und um sich selbst, also in ihrem Problem gibt es ja keine Probleme. Gegen Genscher, der ja auch mit seiner FDP für diese ganzen Asylproblematik verantwortlich ist, da wollte die Gemeinde mal was Gutes tun und ihm so einen Ausländercontainer direkt vors Haus stellen. So, das wäre richtig gewesen. Jedem Bonner Politiker, nicht vors Haus, aufs Grundstück. Oder ins Haus einquartieren, die haben doch so große Villen. Da ist doch genug Platz, eine Zigeunerfamilie für jeden Bonner Politiker, der für Ausländer ist. Ja? Endlich mal tätige Wiedergutmachung für unsere Sinti- und Roma-Mitbürger. Ja? Jedem Bonner Politiker seinen Zigeuner. So, das muss unsere Devise sein. Alle, die so schreien und ihre Krokodilstänen verdießen, man braucht sie nur mal einzuquartieren. Und dann möchte ich mal sehen, nach 2 Wochen wird ein Gesetz gemacht, alle Zigeuner werden nach Rumänien abgeschoben. Können wir absolut sicher sein. Nach 2 Wochen schon, vermutlich nach 1 Woche, passiert alles, den Ältestenausschuss und den Bundesrat und den Bundestag in Blitzgeschichte. Ja? So müsste es kommen. Aber nein, die Herren sind ja nicht bemüht da. Die feinen Gegenden in Bonn oder auch in Berlin, da macht man keine Asylantenheime. Die haut man den Leuten aufs Dorf. Ja, die haut man irgendwo dahin, wo kein Politiker sitzt. Das ist ganz klar. Also da, wo die Hamburger Senatoren sitzen, am Falkenstein oder sowas, da haben sie auch kein Asylbewerberheim. Nein, das wird in andere Ecken gepackt. Das ist ganz klar. Da wird man ja nicht berührt und dann kann man sehr schön, wenn man die Leute nicht sieht und keine Probleme mit denen hat und wenn einem nicht die Wäsche geklaut wird und die Frau vergewaltigt wird, dann ist es ja so, dann kann man gern von Menschenfreundlichkeit reden und davon, dass man also nun mehr Mitgefühl haben müsste und all diese Geschichten. Genauso die Kirchen. Warum funktionieren wir die nicht um? Warum gibt es überhaupt noch Wohncontainer? In jede Kirche vollstopfen mit Asylbewerbern, solange es noch einen Pfaffen gibt, der sagt, die Leute dürfen nicht abgeschoben werden. Jede Kirche vollknallen. Ja, voll klein mit Asylbewerbern, alles rein. Die Kirche kommt dann für den Unterhalt auf. Aus Kirchensteuergeldern können Sie das gerne machen. Oder aus Kollekte können ja dann jeden Sonntag da, wenn da vielleicht, ist gleichzeitig Basar in der Kirche, ist ja fein, ist ja was Nettes. Kann man gleich ein paar Einkäufe machen oder so beim sonntäglichen Gottesdienst. Jede Kirche voll knallen mit den Herrschaften und dann können Sie dafür aufkommen. Ja? Jeden Pfaffen, der da der Meinung ist. Und solange es noch einen Pfaffen in Deutschland gibt, der sagt, die Asylbewerber dürfen nicht abgeschoben werden, voll die Kirchen damit reinknallen. Verursacherprinzip. Ihr wollt sie doch haben, dann habt ihr sie. Und so dicht. Wir wollen ja das menschliche Miteinander. Und besser miteinander kann man ja nicht, als wenn man sie in eure eigene Kirche packt. Vielleicht werden sie ja dann sogar noch Christen. Oder besser gesagt, kann natürlich auch passieren, dass die Mohammedaner sich angewidert fühlen und dann plötzlich also so krummschwer ziehen. Wäre auch nicht schlecht. Diese oder jene Lösung, es ist mir egal, aber ich will sie nicht bei mir vor der Haustür haben. Ich möchte sie bitteschön in den Gotteshäusern haben. Da gehören sie nämlich hin. Und in dem Moment, wo wir es hinstellen und sagen, ich habe gar nichts gegen Ausländer, es sollten viel mehr kommen, nur sie sollten in deiner Kirche sein, ja, wenn so ein Pfaffe kommt, da gehören sie rein, da sollen sie sein, nicht bei mir vor der Haustür. Du möchtest sie doch haben, ich nicht. Komm her, bei dir, da können sie rein, so viel wie du haben willst, bis sie voll ist, die Kirche, und dann machen wir die nächste voll. Ja, alle, ist ja richtig schön. Aber genug, bis sie alle voll sind. Dann ist Schluss, ja, dann ist Schluss. Das ist eben das Riesenproblem, dieses ganze verlogene Geschwätz da. Der Pfaffe nimmt natürlich keine Zigeunerfamilie auf und der nimmt den Neger auch nicht in sein eigenes Haus auf. Aber er schwätzt drumherum, dass alle diejenigen, die was gegen Ausländer haben, Menschenfeinde sind, inhuman sind, Verbrecher sind und eigentlich eingesperrt gehören. Ja, die gehören eingesperrt, die uns unser eigenes Selbstbewusstsein ausreden wollen. Wenn man sich dagegen stemmt, hier überfremdet zu werden, dann ist das legitimes Recht. Ja, und wenn wir es nicht tun, dann enden wir wie die Indianer in irgendwelchen kleinen Reservaten. Vielleicht, vielleicht, denn der Islam ist viel kämpferischer. Die machen kurzen Prozess und haben grundsätzlich alles umgebracht, was nicht ihre Meinung war und was sich nicht Allah gen Mekka gebeugt hat. Und wenn sich dann also die Leute dann nicht also alle 5-mal am Tag da gen Osten auf den Bauch werfen oder sowas und jeder dann den Kopf kürzer gemacht wird, der das nicht mehr macht, dann ist es zu spät. Ja, dann ist es zu spät, wenn wir so weit gekommen sind. Dann können wir nichts mehr ändern. Wir können jetzt noch was ändern. Und deswegen sind wir jetzt verpflichtet, was zu ändern. Und wenn die Politiker noch mehrere Millionen reinkommen und Geißler, dieser Idiot von der CDU, schwadroniert davon, wir müssten mindestens 12 bis 15 Millionen Ausländer haben oder was, ist doch heller Wahnsinn. Ja? Ist heller Wahnsinn. Vermutlich haben wir sie schon. Wenn ich das sehe, in Hamburg sind offiziell 5000 Neger. Jeder Neger muss aber 24 Stunden rund um die Uhr auf der Straße sein. Wenn ich das mal hochrechne, was ich an Negern sehe. Ich sehe alle 3 Minuten Neger, wenn ich durch Blankenese gehe. Und das ist nur ein typisches Ausländergegend. Wenn ich durch Ottensen sehe oder sonst was, sehe ich noch viel mehr. Das kann gar nicht sein mit den 5000. Da braucht man nur mal einen Bezirk abzusperren und dann mal durchzuzählen, was da drin ist. Dann sieht man schon, dass in einem Bezirk 5000 drin sind. Also, wir können nur sagen, das ist eine ganz gefährliche, verhängnisvolle Entwicklung, die wir da haben. Und wir sollten uns nicht aufschwätzen lassen, dass wir Rassisten sind, wenn wir gegen die Entwicklung sind. Wir sind nicht Rassisten, wir sind auch keine Fremdenfeinde. Wir sind Deutschliebende. Das ist das Entscheidende. Wir sind Menschen, die die Eigenart bewahren wollen. Und wir sind dagegen, da zu gehen. Ich finde es total in Ordnung, wenn jetzt also meinetwegen die Türken sagen würden, wir wollen also nicht, dass da etliche Deutsche sich in der Türkei ansiedeln. Und das machen sie jetzt ja auch. Die werden dann Eichnet da, die haben ein Häuschen gekauft und alles mögliche, werden wieder rausgeschmissen, in Eichnet rechtlos gemacht. Finde ich in Ordnung. Gut, aber wir machen dasselbe mit den Türken hier. Die 3 Millionen, die hier sind, gehören auch zurück. Nicht nur da, die können das mit uns machen, ist in Ordnung. Die haben da nichts zu suchen. Warum muss ein Deutscher da am Schwarzen Meer also eine Datsche haben? Muss er nicht, kann er hier haben. Ja? Kann sich im Bayerischen Wald ansiedeln oder hier in Görlitz, sehr schön oder sowas. Kann hier eine heruntergekommene Karte kaufen, kann die aufmöbeln, ist viel sinnvoller. Gibt er den Handvorgänger Arbeit. Warum muss er in die Türkei? Muss er nicht. Finde ich richtig, dass sie die rausschmeißen. Aber dann kann man uns von der türkischen Seite nicht Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Narzissmus vorwerfen, wenn wir sagen, die Sozialhilfeempfänger aus der Türkei sollen gefälligst mal in die Türkei zurück. Mit welchem Recht füttern wir den Bodensatz des türkischen Volkes hier in Deutschland durch? Die Türken lassen ja nur die auswandern, die überhaupt keine Arbeit haben, die keinen Lohn haben, die keine Ausbildung haben, die gar nichts haben. Diejenigen, die in der Türkei nichts werden, weil sie nichts gelernt haben. Die Analphabeten irgendwo aus Anatolien, die dürfen auswandern nach Deutschland. In dem Moment, wo ich eine Ausbildung habe in der Türkei, lassen die mich gar nicht raus. So sieht die Sache aus. Das heißt, wir dürfen das haben und es war entsetzlich. Ich habe mal in so einem schönen, in so einem tollen Club da in Frankfurt gesprochen. Grauenhaft. Also ich sage mal, die Leute da, es war alles, ich will nicht sagen, welcher Club das ist, da hat der Jörg Haider gesprochen und andere eben auch, Ule Weckert und alles erlesenes Publikum. So. Und Riga hatten sie also auch eingeladen. Aber das war ein totaler Reinfall. Ich habe mich da total daneben benommen. Warum? Da war also beispielsweise, ich habe da auch die Ausländerproblematik angesprochen, da war beispielsweise also die Enkelin eines früheren türkischen Botschafters in Deutschland. Und dann stand einer von den Leuten auf und sagte, es sei entsetzlich, was er hier heute Abend gehört hätte und das sei ja schlimm und das Niveau und diese, wir wollten noch hier für Ausgleich und alles Gemäßigter und dies und das. So. Und dann hat diese Enkelin auch gemacht, der türkische Botschafter war sicherlich deutschfreundlich, kann ich mal von außen, hat die Enkelin gesagt, ja, wissen Sie, Sie müssen die Türken nicht beurteilen, sagt sehr kultiviert aus, Sie müssen die Türken nicht danach kultivieren, was aus der Türkei hierher kommt. Das ist nur der absolute Bodensatz unseres Volkes, sagte sie. Ja, sehen Sie, und Sie wollen mir verwehren, dass ich Ihren Bodensatz nicht haben möchte? Ja, das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt. Sie kann uns doch nicht Fremdenfeindlichkeit vorwerfen, wenn wir Ihren Bodensatz nicht haben wollen. Soll sie Ihren Bodensatz selbst behalten? Die trinken doch da so gerne Kaffee. Das heißt also, wir sollen uns nicht den Vorwurf Fremdenfeindlichkeit vorwerfen. Fremdenfeindlich sind diejenigen, die als Fremde hier reinkommen und uns ausplündern. Das sind Räuber, das sind Fremdenfeinde. Es ist auch nicht Rassismus, wenn man sich fürs eigene einsetzt. Es hat nichts mit Rassentass oder mit Rassenvorurteil zu tun. Es ist Bewahrung des eigenen, was es in der Natur überall bei jeder Gruppe gibt. Jede Gruppe, die es anders gehandhabt hat in der Geschichte, ist ausgestorben. Und das deutsche Volk wird auch aussterben, wenn es sich gegen diese Überflutung und Überfremdung nicht wehrt. Das ist ganz klar. Und dann hat es nämlich kein Recht zu leben. Das ist nun mal in der Natur so. Wer sich nicht für sein eigenes Lebensrecht einsetzt, der hat keins. Der hat das Lebensrecht verwirkt, der muss es abtreten an andere Völker und andere Gruppen, die sich dann eben schmarotzerhaft auf seine Kosten eingenistet haben und den Platz übernommen haben. So sieht die Sache aus. Und entweder unser Volk schafft es, dieser Bedrohung Herr zu werden, groß gefeiert vor 300 Jahren, die Türken wurden vor Wien geschlagen. Ja? Das sind ein paar Tausend gewesen. Und wenn jetzt ein paar Millionen hier sind, das erregt keinen. Ja, da ist man plötzlich, wenn man sagt, die Leute gehören zurück, da ist man